treffen sich täglich um 3:15. Oh, oh, oh. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh. Oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebaiser. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Schmatzen und schmatzen, dann holen sie sich, ho, ho, ho. Oh yeah. Noch Buttercremetorte und Bienenstich, ho, ho, ho. Oh yeah. Sie pusten und brusten, fast geht nichts mehr rein, nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane, aber bitte mit Sahne. Und das Ende vom Lied hat wohl jede geahnt. Oh, oh, oh. Oh yeah. Der Tod hat reihum sie dort abgesahnt. Oh, oh, oh. Oh yeah. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte. Mit Sacher und Linse und Marzipantorte blieb als letzte Liliane getreu noch zur Fahne, aber bitte mit Sahne. Doch auch mit Liliane war es schließlich vorbei. Oh, oh, oh. Oh yeah. Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei. Oh yeah. Auf dem Sarg gab statt Grenzen verzuckerte Torten und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten, dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahne. Aber bitte mit Sahne. Noch ein Tässchen Kaffee. Noch ein kleines Baiser. Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein?